Упражнение 12, страница 183. Der Abend, die Abende. Das Fenster, die Fenster. Der Arbeitstag, die Arbeitstage. Der Betrieb, die Betriebe. Die Erfüllung, das Fernsehprogramm, die Fernsehprogramme. Die Jugend, der Kollege, die Kollegen. Das Konzert, die Konzerte. Die Mittagspause, die Mittagspausen. Der Morgen, die Morgen. Die Morgengymnastik. Der Produktionsplan, die Produktionspläne. Das Radio, der Speiseraum, die Speiseräume, der Sportfreund, die Sportfreunde, die Straßenbahn, die Straßenbahnen, der Tag, die Tage, das Thema, die Themen, die Turnübung, die Turnübungen, die Versammlung, die Versammlungen, der Vortrag, die Vorträge, die Zeitschrift, die Zeitschriften, die Zeitung, die Zeitungen, anziehen, sich anziehen, aufstehen, besprechen, einschalten, essen, du isst, er, sie, es, isst, fortsetzen, frühstücken, hören, kämmen, sich kämmen, rasieren, sich rasieren, sehen, du siehst, er, sie, es, sieht, stattfinden, waschen, sich waschen, du wäschst dich, er, sie, es, wäscht, er, sie, es, wäscht sich. Zurückkehren, sich unterhalten. Du unterhältst dich. Er, sie, es unterhält sich. Etwas. Früh. Müde. Munter. Am Morgen, am Tage, am Abend, zu Mittagessen, Abendbrot essen, zu Bett gehen, einen Vortrag halten. Du hältst einen Vortrag. Er hält einen Vortrag. Der Vortrag zum Thema. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, im Speiseraum, in einem Chemiebetrieb.